Hektors Abschied von Friedrich von Schiller. Andromache. Will sich Hektor ewig von mir wenden, wo Achill mit den unnahbaren Händen dem Patroklos schrecklich Opfer bringt? Wer wird künftig deinen kleinen Lehren Speere werfen und die Götter ehren, wenn der finstre Orkus dich verschlingt? Hektor. Teures Weib, gebiete deinen Tränen. Nach der Feldschlacht ist mein feurig Sehnen. Diese Arme schützen Pergamos. Kämpfend für den heil'gen Herd der Götter fall ich, und des Vaterlandes Retter steig ich nieder zu dem Styx'schen Fluss. Andromache. Nimmer lausch ich deiner Waffen Schalle, müßig liegt dein Eisen in der Halle, Priams großer Heldenstamm verdirbt. Du wirst hingehen, wo kein Tag mehr scheinet, der Kocytus durch die Wüsten weinet, deine Liebe in dem Lethe stirbt. Hektor. All mein Sehnen will ich, all mein Denken in des Lethe stillen Strom versenken, aber meine Liebe nicht. Horch, der Wilde tobt schon an den Mauern, gürte mir das Schwert um, lass das trauern. Hektors Liebe stirbt im Lethe nicht.